ich als Weenie und du wirst als Emma sein. Ich werd mein Leben für dich geben, wenn du willst, bist du nie mehr allein. Deutsche Weenie, so, deutsche Weenie, so, deutsche Weenies, wir lieben euch, wir lieben euch. Deutsche Weenie, so, deutsche Weenie, so, deutsche Weenies, wir lieben euch, wir lieben euch. Wir könnten einen trinken gehen, dann haben wir unseren Spaß. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, und auf den haben wir einen Hass. Deutsche Weenie, so, deutsche Weenie, so, deutsche Weenies, wir lieben euch, wir lieben euch. Deutsche Weenie, so, deutsche Weenie, so, deutsche Weenies, wir lieben euch, wir lieben euch. Deutsche Weenie, so, deutsche Weenie, so, deutsche Weenies, wir lieben euch, wir lieben euch. Deutsche Weenie, so, deutsche Weenie, so, deutsche Weenies, wir lieben euch, wir lieben euch.